trug Herakles seine kostbare Beute, damit sie nicht zu Schaden kam, wie ein Kind an seine Brust gebettet. An den Hals des Befreiers geklammert, gab Prometheus ihm mit leiser Stimme die Richtung der Geschosse an, so dass sie den meisten ausweichen konnten. Dazwischen beteuerte er laut gegen den Himmel schreiend, der vom Wirbel der Steine verdunkelt war, seine Unschuld an der Befreiung. Es folgte der Selbstmord der Götter. Einer nach dem anderen warfen sie sich aus ihrem Himmel auf den Rücken des Herakles und zerschellten im Geröll. Prometheus arbeitete sich an den Platz auf der Schulter seines Befreiers zurück und nahm die Haltung des Siegers ein, der auf schweißnassem Gaul dem Jubel der Bevölkerung entgegenreitet. Eine Szene aus Zement. Die Bauern. Bauern und Kosaken, Hände im Mantel oder auf dem Rücken. Batin Borschtschi. Zwischen zwei Soldaten der verhaftete Chef der Bezirksmiliz Saltanow. Lärm von Pferden, Rindern, Schweinen und so weiter. Die Menge steht im Halbkreis um die Kommunisten, stumm. Der Halbkreis wird sehr langsam enger. Batin, Bürger, Kosaken, Bauern, Unruhe. Borschtschi, hört, was der Vorsitzende des Exekutivkomitees euch sagen wird. Batin, ich habe den Chef der Bezirksmiliz wegen ungesetzmäßigen Vorgehens verhaften lassen. Die Menge erstarrt, stille. Batin, er wird in die Stadt gebracht und dem Revolutionstribunal übergeben werden. Eine Stimme aus den hinteren Reihen. Aufgeplustert war das Küken, auf dem Platz ist es spaziert, dort hat man es arretiert. Dünnes Lachen, die Vorwärtsbewegung der Menge wird schneller. Batin, spannt eure Pferde ein und fahrt mit eurem Hab und Gut, das ihr abliefern wolltet, nach Hause. Die Menge atmet ein. Die Ergänzungsnorm, die gemäß Regierungsverordnung euch auferlegt wurde, und zwar für die Rote Armee, also für eure eigenen Söhne, die sich mit den Generalen und Besitzern herumschlagen müssen, für euch ist aufgehoben. Die Menge atmet aus. Sie wird nicht mehr verlangt. Während des Folgenden löst sich der Block der Bauern und Kosaken von Satz zu Satz in immer kleinere Einheiten, zuletzt in die einzelnen Bauern und Kosaken auf. Batin, reden wir offen. Nicht dem Krieg gilt unsere Sorge. Wir wollen nicht, dass unsere Felder mit Blut überschwemmt werden. Unsere Sorge ist die Volkswirtschaft, nicht Blut, sondern Land. Nicht Menschenmaterial für Schlachten, sondern Hände für die friedliche Feldarbeit. Nicht die Zwangsauflage, sie ist abgeschafft, sie existiert nicht mehr. Ihr werdet nichts mehr davon hören, sondern der freie Handel. Jubel, Bauern und Kosaken werfen die Arme hoch. Die Menge zerstreut sich. Batin, der Genosse Lenin, der sein ganzes Leben den Arbeitern und Bauern gewidmet hat, der Platz ist leer. Wo die Menge gestanden hat, liegen Waffen, Gewehre, Revolver, Knüppel, Messer. Geräusch von Pferdewagen. Borschtschi, hey, was ist das? Batin, was hattest du erwartet? Blumen? Wo ist die Tschumalowa? Borschtschi, im Dorfclub und wiegelt die Weiber auf. Wir haben dem Bauern seinen Gott hochgehängt und den Teufel für eine Erfindung der Popen erklärt. Wenn er sein Weib nicht mehr verprügeln darf, wie er es gewohnt ist, wird es eine Schlechterei geben, auch ohne die Zwangsauflage. Und jetzt, Genosse Batin, bitte ich unseren Genossen Saltanow aus seiner Haft zu entlassen. Er hat nur seine Anweisungen befolgt. Wie kann er wissen, dass heute ein Übergriff ist, was gestern eine Anweisung war? Und die Musik hat ihre Wirkung getan, denke ich. Batin, was ich gesagt habe, gilt, bringt ihn weg. Und du wirst mit mir in die Stadt fahren, Borschtschi. Du sollst dabei sein, wenn Saltanow sich verantworten muss vor dem Revolutionstribunal. Die Fehler der verantwortlichen Arbeiter müssen eine Lehre sein, nicht nur für sie selber. Soldat, vielleicht hast du deine Anweisungen zu genau befolgt, Saltanow. Marschiere. Soldaten, ab mit Saltanow. Ein betrunkener Kosak schwankt auf die Bühne, tanzt vor Batin und Borschtschi. Kosak, aufgeplustert war das Küken auf dem Platz. Borschtschi, verschwinde. Der Kosak verliert das Gleichgewicht, fällt um, kriecht von der Bühne. Boschi sieht ihm nach. Boschi, was hört man in der Stadt, Genosse Batin, von der Revolution in Deutschland? Batin, es gibt keine Revolution mehr in Deutschland. Langes Schweigen. Batin und Boschi stehen nebeneinander, jeder mit sich selbst allein. Boschi bewegt seinen Nacken wie in einem Joch, sieht die Sterne. Boschi, Sterne. Batin, ich interessiere mich nicht für Astronomie. Boschi, die Sterne interessieren sich auch nicht für uns, Genosse Batin. Batin, tot brauche ich sie nicht mehr zu sehen. Herakles II oder die Hydra. Lange glaubte er noch, den Wald zu durchschreiten, in dem betäubend warmen Wind, der von allen Seiten zu wehen schien und die Bäume wie Schlangen bewegte, in der immer gleichen Dämmerung der kaum sichtbaren Blutspur auf dem gleichmäßig schwankenden Boden nach, allein in die Schlacht mit dem Tier. In den ersten Tagen und Nächten, oder waren es nur Stunden, wie konnte er die Zeit messen ohne Himmel, fragte er sich noch manchmal, was unter dem Boden sein mochte, der unter seinen Schritten Wellen schlug, so dass er zu atmen schien, wie dünn die Haut über dem Unbekannten unten und wie lange sie ihn heraushalten würde aus den Eingeweiden der Welt. Wenn er vorsichtiger auftrat, schien es ihm, als ob der Boden, von dem er geglaubt hatte, dass er seinem Gewicht nachgäbe, seinem Fuß entgegenkam, ihn sogar mit einer saugenden Bewegung anzog. Auch hatte er das deutliche Gefühl, dass seine Füße schwerer wurden. Er zählte die Möglichkeiten. Eins, seine Füße wurden schwerer und der Boden saugte seine Füße an. Zwei, er fühlte seine Füße schwerer werden, weil der Boden sie ansaugte. Drei, er hatte den Eindruck, dass der Boden seine Füße ansaugte, weil sie schwerer wurden. Die Fragen beschäftigten ihn eine Zeit, Jahre, Stunden, Minuten lang. Er fand die Antwort in dem zunehmenden Schwindelgefühl, das der konzentrisch wehende Wind ihm verursachte. Seine Füße wurden nicht schwerer, der Boden saugte seine Füße nicht an. Das eine wie das andere war eine Sinnestäuschung durch seinen fallenden Blutdruck bedingt. Das beruhigte ihn und er ging schneller. Oder glaubte er nur, schneller zu gehen? Als der Wind zunahm, wurde er häufiger an Gesicht, Hals, Händen von Bäumen und Ästen gestreift. Die Berührung war zunächst eher angenehm, ein Streicheln. Oder als prüften sie, wenn auch oberflächlich und ohne besonderes Interesse, die Beschaffenheit seiner Haut. Dann schien der Wald dichter zu wachsen. Die Art der Berührung änderte sich. Aus dem Streicheln wurde ein Abmessen. Wie beim Schneider, dachte er, als die Äste seinen Kopf umspannten, dann den Hals, die Brust, die Taille und so weiter. Sogar an seinem Schritt schien der Wald interessiert zu sein, bis sie ihn von Kopf bis Fuß Maß genommen hatten. Das Automatische des Ablaufs irritierte ihn. Wer oder was lenkte die Bewegungen dieser Bäume, Äste oder was immer da an seiner Hutnummer, Kragenweite, Schuhgröße interessiert war? Konnte dieser Wald, der keinem der Wälder glich, die er gekannt, durchschritten hatte, überhaupt noch ein Wald genannt werden? Vielleicht war er selber schon zu lange unterwegs, eine Erdzeit zu lange und Wälder überhaupt waren nur mehr, was dieser Wald war. Vielleicht machte nur noch die Benennung einen Wald aus und alle anderen Merkmale waren schon lange zufällig und auswechselbar geworden. Auch das Tier, das zu schlachten er diese vorläufig noch Wald benannte Gegebenheit durchschritt, das zu tötende Monstrum, das die Zeit in ein Exkrement im Raum verwandelt hatte, war nur noch die Benennung von etwas nicht mehr Kenntlichem mit einem Namen aus einem alten Buch. Nur er, der Unbenannte, war sich selber gleich geblieben auf seinem langen, schweißtreibenden Gang in die Schlacht. Oder war auch, was auf seinen Beinen über den zunehmend schneller tanzenden Boden ging, schon ein anderer als er? Er dachte noch darüber nach, als der Wald ihn wieder in den Griff nahm. Die Gegebenheit studierte sein Skelett. Zahl, Stärke, Anordnung, Funktion der Knochen, die Verbindung der Gelenke. Die Operation war schmerzhaft. Er hatte Mühe, nicht zu schreien. Er warf sich nach vorn in einen schnellen Spurt aus der Umklammerung. Er wusste, nie war er schneller gelaufen. Er kam keinen Schritt weit. Der Wald hielt das Tempo. Er blieb in der Klammer, die sich jetzt um ihn zusammenzog und seine Eingeweide aufeinander presste, seine Knochen aneinander rieb. Wie lange konnte er den Druck aushalten? Und begriff in der aufsteigenden Panik, der Wald war das Tier. Lange schon war der Wald, den zu durchschreiten er geglaubt hatte, das Tier gewesen, das ihn trug, im Tempo seiner Schritte. Die Bodenwellen, seine Atemzüge und der Wind, sein Atem, die Spur, der er gefolgt war, sein eigenes Blut. Von dem der Wald, der das Tier war, seit wann, wie viel Blut hat ein Mensch, seine Proben nahm. Und dass er es immer gewusst hatte, nur nicht mit Namen. Etwas wie ein Blitz ohne Anfang und Ende beschrieb mit seinen Blutbahnen und Nervensträngen einen weißglühenden Stromkreis. Er hörte sich lachen, als der Schmerz die Kontrolle seiner Körperfunktionen übernahm. Es klang wie Erleichterung, kein Gedanke mehr, das war die Schlacht. Sich den Bewegungen des Feindes anpassen, ihnen ausweichen, ihnen zuvorkommen, ihnen begegnen, sich anpassen und nicht anpassen, sich durch Nicht-Anpassen anpassen, angreifend ausweichen, ausweichend angreifen. Dem ersten Schlag, Griff, Stoß, Stich zuvorkommen und dem zweiten ausweichen. Umgekehrt. Die Reihenfolge ändern und nicht ändern. Dem Angriff begegnen mit gleicher und oder anderer Bewegung. Geduld des Messers und Gewalt der Beile. Er hatte seine Hände nie gezählt. Er brauchte sie auch jetzt nicht zu zählen. Überall, wo, immer, wenn er sie brauchte, verrichteten sie seine Arbeit. Fäuste bei Bedarf, die Finger einzeln verwendbar, die Nägel gesondert, die Kanten aus dem Ellbogen. Seine Füße hielten den im Aufstand gegen die Gravitation zunehmend schneller rotierenden Boden fest. Die Personalunion von Feind und Schlachtfeld, den Schoß, der ihn behalten wollte. Die alte Gleichung. Jeder Schoß, in den er irgendwie geraten war, wollte irgendwann sein Grab sein. Und das alte Lied. Ach, bleib bei mir und geh nicht fort, an meinem Herzen ist der schönste Ort. Skandiert vom Knacken seiner Halswirbel im mütterlichen Würgegriff. Tod den Müttern. Seine Zähne erinnerten sich an die Zeit vor dem Messer. Im Gewirr der Fangarme, die von rotierenden Messern und Beilen nicht, der rotierenden Messer und Beile, die von Fangarmen nicht, der Messerbeile, Fangarme, die von explodierenden Minen, Gürteln, Bombenteppichen, Leuchtreklamen, Bakterienkulturen nicht, der Messerbeile, Fangarme, Minen, Gürtel, Bombenteppiche, Leuchtreklamen, Bakterienkulturen, die von seinen eigenen Händen, Füßen, Zähnen nicht zu unterscheiden waren, in dem vorläufig schlachtbenannten Zeitraum aus Blut, Gallert, Fleisch, so dass für Schläge gegen die Eigensubstanz, die ihm gelegentlich unterliefen, der Schmerz bzw. die plötzliche Steigerung der pausenlosen Schmerzen in das nicht mehr Wahrnehmbare sein einziges Barometer war, in dauernder Vernichtung immer neu auf seine kleinsten Bauteile zurückgeführt, sich immer neu zusammensetzend aus seinen Trümmern in dauerndem Wiederaufbau. Manchmal setzte er sich falsch zusammen, linke Hand an rechten Arm, Hüftknochen an Oberarmknochen, in der Eile oder aus Zerstreutheit oder verwirrt von den Stimmen, die ihm ins Ohr sangen, Chöre von Stimmen, bleib im Rahmen, lass Dampf ab, gib auf. Oder weil es ihm langweilig war, immer die gleiche Hand am gleichen Arm, immer wachsende Fangarme, Schrumpfköpfe, Stehkragen zu kappen, die Stümpfe zum Stehen bringen, Säulen aus Blut. Manchmal verzögerte er seinen Wiederaufbau, gierig wartend auf die gänzliche Vernichtung, mit Hoffnung auf das Nichts, die unendliche Pause. Oder aus Angst vor dem Sieg, der nur durch die gänzliche Vernichtung des Tieres erkämpft werden konnte, das sein Aufenthalt war. Außerdem vielleicht, dass Nichts schon auf ihn wartete oder auf niemand. in dem weißen Schweigen, das den Beginn der Endrunde ankündigte, lernte er den immer anderen Bauplan der Maschine lesen, die er war, aufhörte zu sein, anders wieder war mit jedem Blick, Griff, Schritt. Und dass er ihn dachte, änderte, schrieb mit der Handschrift seiner Arbeiten und Tode. Ein Gedicht von Gottfried Benn, Gewisse Lebensabende 2. Der Kamin raucht, schneuzt sich der Schwan vom Avon. Die Stuppen sind nass, klamme Nacht, Leere vermählt mit Zugluft. Schluss mit den Gestalten, übervölkert die Erde. Reichlicher Pfirsichfall, 4 Rosenblüten pro Anno. Ausgestreut, auf die Bretter geschoben von dieser Hand, faltig geworden und mit erschlafften Adern. Alle die Ophelias, Julias, begrenzt, silbern, auch mörderisch. Alle die weichen Münder, die Seufzer, die ich aus ihnen heraus manipulierte. Die ersten Aktrisen, längst Qualm, Rost, ausgelaugt, Rattenpudding. Auch Herzensariel bei den Elementen. Die Epoche zieht sich den Bratenrock aus. Diese Lord- und Lause-Schädel. Ihre Gedankengänge, die ich ins Extrem trieb. Meine Herren Geschichtsproduzenten, alles Kronen- und Zepteranalphabeten, Großmächte des Weltraums, wie Fledermaus oder Papierdrachen. Sir Goon schrieb neulich an mich, der Rest ist Schweigen. Ich glaube, das ist von mir. Kann nur von mir sein. Dante tot, eine große Leere zwischen den Jahrhunderten, bis zu meinen Wortschatzzitaten. Aber wenn sie fehlten, der Plunder nie aufgeschlagen, die Buden, die Schafotte, die Schellen nie geklungen hätten, Lücken, vielleicht Zahnlücken, aber das große Affengebiss malte weiter, seine Leere vermählt mit Zugluft. Die Stuppen sind nass, und der Butler schnarcht in Porterträumen.